Wir berichten heute von der Anomalie des Wassers. Dabei finde ich viel interessanter, was passiert, wenn der Magnetismus morgen abgeschaltet wird. Ey, ihr habt Probleme. Ich muss schnell die Folge sichern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Ja, und hier ist für euch der Mann, der seit der letzten Sendung 15 Jahre gealtert ist. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 178. Ausgabe von Irgendwas ist doch immer, der Berlin Podcast. An diesem wunderschönen 26. November 2025. Und ich wusste schon nicht mehr, wie er aussieht. Ihr wahrscheinlich nicht mehr, wie er sich anhört. Deswegen haben wir ihn wieder eingeladen. Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, herzlichen Glühstrumpf, dass wir es heute mal wieder alle drei geschafft haben, hier zu sein. Lieber René, ja. Wir sind natürlich nicht einfach nur der Berlin-Podcast, wir sind der meiste Berlin-Podcast. Ich vergaß es zu sagen, Dankeschön. Genau, und da draußen gibt es einige Leute zu begrüßen zu einer weiteren Folge von Biete Unterhaltung, suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendung. Und hier kommt der Mann, der die schönsten Eröffnungsreden schwingt. Hier ist Stefan noch einmal. Ich finde es einfach gut, wenn wir den Kreis einfach mal schließen. Der Stefan, der kündigt sich selber mit seinem Namen an, aber warum nicht mal so? Das ist, meine, das ist so meine Art der Wertschätzung. Ich meine, du hast schon keine Haare auf dem Kopf. Warum denn sollte nicht mal jemand was Nettes über dich sagen? Ne? Naja, und damit kommen wir auch schon zu René. Wo ein Afro hatte. Ich weiß nicht, warum Stefan jetzt sagte, René wäre um 15 Jahre gealtert. Ich ja, da gibt es eine Erklärung für, würde ich mal sagen. Ich weiß auch nicht. Gibt es, ja? War so spontan. Weil, Stefan? Also ich will erstmal meine eigene These dazu bringen. Bitte. Und zwar, wir haben ja November oder wie es in den vergangenen Jahren hieß, Movember, was der René immer zum Anlass genommen hatte, sich einen Suppensieb stehen zu lassen oder artverwandte Katastrophen in Bartform irgendwie in seinem Gesicht da einfach zur Darstellung irgendwie trug. Und dieses Jahr, naja, also er hätte etwas glatter rasiert sein können, aber so richtig voll Movember-mäßig sieht das noch nicht aus. Ja. Nein. Zeig mal deinen Rücken, René. Also, wir müssen Themen jetzt wieder nacheinander abarbeiten. Ich fange mal an. Wir fangen rückwärts an. Also wir fangen beim Bart an. Sagen wir mal so, ich bin in neuen Gefilden unterwegs. Ihr wisst, ich habe die Welt der Museen beruflich für mich entdeckt. Treten. Und da möchte ich erstmal vorsichtig reinsteigen. Ach, du möchtest niemanden vergrätzen. Mit der Nasenbürste anfangen. Deswegen, dieses Jahr fällt der November aus. Oder anders gesagt, du bist noch in der Probezeit. Da muss man sich ordentlich rasieren. Man so auch sehen, ja. Genau, das zu der Sache. Und die andere Sache mit den 15 Jahren. Wer den Podcast aufmerksam verfolgt, dem ist in der letzten Ausgabe sicherlich aufgefallen, dass alles wie immer war. Außer, dass Marc nicht dabei war. Wer aber richtig aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass die letzte Sendung, ich glaube, Stefan kann da mehr ins Detail gehen, 20 Jahre her war. Ja, und Stefan, mit der Erklärung kommt die Entschuldigung. Ich übergebe das Wort an dich. Entschuldigung? Sag ich das? Ja, also um genau zu sein, Juni 2010 war der Aufzeichnungstermin der letzten Sendung sozusagen. Am Berliner Ostbahnhof ein Weg oder ein Schritt in die Vergangenheit ins Archiv. Und ich muss sagen, das war eine richtig coole Sendung. Ja, aber du brauchst es jetzt gar nicht schönreden. Genau, warum? Warum haben wir letztes Mal so eine Uralt-Sendung irgendwie aus dem Hut gezaubert? Es muss ja einen Grund dafür geben. Also ich habe hier Feedback von unseren Hörern, die gesagt haben, springt doch mal eine alte Folge raus. Ja, stimmt. Nein. Also okay. Wie war das? Ich merke schon, genau. Also bei mir steht ja Sicherheit an erster Stelle, auch auf dem Computer. Und leider ist da, es musste mal passieren, ein kleines Missgeschick passiert. Ja, apropos Missgeschick. Euch fällt auf, dass ich jetzt erst irgendwie die Kopfhörer reinsetze. Das heißt, die ganze Zeit war der Lautsprecher noch an. Hat keiner drauf geachtet. Gibt wieder Störung auf der Spur. Da müssen wir, glaube ich, eine Folge aus dem Archiv dann bringen. Ja. Stefan kann das jetzt. So, das hat genau. auch jetzt noch nicht ich so richtig funktioniert. Übung, ja. Augenblickchen. Ja. Und noch einmal zurück. Zack. Seid mal ruhig, nicht, dass hier noch mehr Störungen irgendwie okay. kommen. Zack. So, jetzt wieder raus. Erstmal den. Liebe Zuhörer, wir entschuldigen uns hier. So. Für Marc an dieser Stelle. So, jetzt muss ich nochmal umschalten. So, jetzt dürft ihr Gut. gerne mal was sagen tun. Ja, wir hören dich doch, Marc. Super. Ah, schön, dass, ja, nee, das geht nicht darum, dass ihr mich hört, es geht darum, dass ich euch höre. Ja, ja, das haben wir schon fast gedacht. Du uns, ja. Ja. Für unsere Hörer, das ist live dabei sein. Mir kommt es auch mal so vor, als wenn ich hier Sachen erlebe, die ich gar nicht erleben möchte. Aber Stefan. Ja. Und letztendlich hat man gerade auch gemerkt, eigentlich oder normalerweise sind ja die technischen Störungen immer bei René und Marc. Was? Bei mir funktioniert eigentlich immer alles. Aber letzte Sendung war es mal anders. Da hat auch die Technik auch funktioniert, Stefan. Das ist es nicht. Richtig. Die Technik hat funktioniert, aber danach, ich weiß auch nicht, wo meine Spur hin war. Ich habe sie jedenfalls nicht mehr gefunden. Und die Putzfrau da aufgeräumt? Richtig. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir können euch keine Folge antun, wo nur Marc und René reden und dann quasi ins Leere reden und der dritte Gesprächspartner fehlt. Och, und die KI ist leider noch nicht so weit gewesen. Es wäre ziemlich progressiv geworden. Ja. Und deshalb brauchten wir einen Plan B und haben eine coole Folge aus dem Archiv rausgeholt. Stefan, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast einfach deine Spur gelöscht und deswegen mussten wir was aus der Konserve nehmen. So ungefähr, ja. Nein, nicht so kann ungefähr, ja, sondern exakt so. Natürlich, das ja. kann jedem mal passieren, um Gottes Willen. Genau, also mir besonders wahrscheinlich. Ja. Apropos besonders, René, ist es passiert, dass er die Uhr jetzt zwar hier eingeblendet hat, für uns aber nicht gestartet. Ach, richtig. Ja, das. So, mittendrin statt nur dabei. Ich wollte ja nicht René ins falsche Licht drücken, aber jetzt läuft die Uhr wenigstens. So, die Sendung beginnt jetzt offiziell. Ich denke auch, wir sollten nochmal ganz frisch reinkommen. Dann sind die Störgeräusche auf meiner Spur irgendwie weg, dann läuft die Uhr auch. Uns. Ja, also an dieser Stelle auch nochmal an euch beide. Wie sagt man so schön bei der Bahn, wir bitten um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung für diesen Fauxpas und schwöre, dass der nicht nochmal vorkommt. Heute also mal in anderer Reihenfolge. Richtig, genau. In umgekehrter Wagenreihung. Genau. Ne? Ja, also war ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden, damit unsere Hörer nicht auf dem Trockenen sitzen. Und ich denke, denen hat es auch richtig gefallen. Und René, man muss ja auch wirklich sagen, wenn man nicht wusste, von wann die Folge war, hätte man auch denken können, die ist recht aktuell, weil das war ein cooler Plausch, fand ich. Ja. Oder? Aber wir sind mittlerweile weiser, reifer und älter geworden. Ja. Und deswegen gibt es jetzt die volle Dröhnung. Ob wir weiser geworden sind, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Dort gibt es wieder die Weisheit des Tages, also mindestens so eine. Ja. Und mal sehen, ob das dort Gesagte auf uns oder euch zutrifft. Genau. Und passend dazu nervt in Anführungszeichen mich die ganze Zeit schon eine Werbung bei Instagram für einen demotivierenden Kalender. Ja, super. Und den haben mittlerweile meine Kollegen auch schon als Werbung überall gesehen. Passenderweise, ich mache da jetzt einfach mal Werbung für, weil ich es cool finde, zeropotential.com, also null Potenzial. Und da sind richtig tolle Sprüche drauf. Zum Beispiel, ich war heute beim Therapeuten, er hat die ganze Stunde geweint. Das ist sehr gut. Ne? Oder träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Ich liebe auch sowas. Ja. Genau. Marc, du kannst ja mal den aktuellen Epic-Kalenderspruch vorlesen, wenn du den griffbereit hast. Ja. Der Epic-Kalenderspruch? Genau. Das ist nämlich auch ein demotivierender Kalender. Und der Spruch für den aktuellen November 2025 lautet: Das umgedrehte Fragezeichen in meinem Namen steht für Erfolg. Ah, okay. Ja. Ja, ich auch. Ich mag das sehr. Und im Zuge dessen haben wir noch etwas anderes gefunden. Und zwar, ihr kennt ja alle Glückskekse. Und jetzt gibt es aber auch Pechkekse. Die sind dann schwarz eingefärbt und die Sprüche darin sind eben auch komplett ins Negative gekehrt. Es ist ein Fest für jeden, der daran partizipiert. Es ist super. Siehste? Man muss diese Art von Humor vermutbar mögen, aber ist mir auch egal. Ich ziehe das durch. Ja, finde ich eine coole Idee. Ist mal was anderes. Vor allen Dingen, Lachen gehört ja auch dazu, ne? Also, ich sag mal so, Marc, wie, Lachen? Nimmst du das nicht ernst? Nee. Das ist gut zu wissen. Du bist doch der Grund, warum es Plan B gibt, oder? Ich bin der Grund. Das finde ich auch super. Also, so, warte mal. Willkommen bei einer weiteren Folge von Unterschwellige Beleidigung. Hallo? Ja. Was sagst du, René? Ich sagte, ich werde dir gleich den Mobbingbeauftragten in die Sendung holen. Ja. Nein, brauchst du nicht. Wir benehmen uns jetzt für unsere Hörer. Stefan und, benimmt sich jetzt. Genau. Deswegen nochmal herzlich willkommen zur 178. Folge. Am 1. Dezember, das heißt der letzte Monat des Jahres, ist angebrochen. Wie sieht's bei euch aus? Schon Weihnachtsstimmung, alles geschmückt und sicher. Sonntag ist ja vorbei. Ja, ja, klar. Ja? Alles schon komplett hergerichtet und ich freue mich auf den kommenden Sonntag, den ersten Advent. Da eröffnen wir nämlich unsere private Weihnachtsbäckerei. Da gibt es eine Riesensauerei. Also hier bei uns wurde schon gebacken, hat auch schon sehr geschmeckt. Okay. Ja, was habt ihr denn gebacken? Du kannst uns ja viel erzählen. In der Weihnachtsbäckerei, was backt man da wohl? Kekse. Och. Also ich beabsichtige ernsthaft, mich an einem Lebkuchen zu versuchen. So richtig großer? Na, was heißt groß? So 5 bis 8 Kilo. Mhm. Ja, gute Idee. War? Ich bin gespannt. Vielleicht partizipiere ich auch wieder bei der ein oder anderen Plätzchenbäckerei bei Freunden. Muss ich gucken die nächsten Wochen. Ja, Stefan, selber backen. So. Dreh das mal so, dass wir das zum Aufzeichnungstermin dann auch was davon haben. Ja, bitte. Mal gucken. Mal gucken. Oh. Wir schauen mal. Ich warte ja und auch noch hier kommt ja wieder der Unverbindliche. Wir nennen ihn noch Stefan. Eigentlich heißt er Tim, aber meistens sagen wir Rolf. Ja. Dann müssen wir ja in der heutigen Folge aus gegebenem Anlass fragen, wie waren denn eure letzten 4 Wochen? Mein Gott, ich kann mich kaum erinnern, was gestern war. Was ist denn alles passiert? Nee, ja. Also stimmt, die letzten, also wir haben ja schon darüber gesprochen, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Protokoll irgendwie nicht gelesen. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Okay, krass. Aber ich habe in den letzten 4 Wochen eine Entdeckung gemacht. Ich werde sie versuchen, kurz zu halten, aber ich finde sie halt mega interessant. Mhm. Habt ihr schon mal von einem Card Pewter gehört? Was? Ein Card Pewter, also nicht Pewter, Pewter, Card Pewter. Ach so, von Computer. Richtig. Genau. Oh, Marc, dann erzähl mal, was du darüber weißt. Nichts. Ich weiß nur, wie man es ausspricht. Reicht das nicht? Ach so. Also dann werde ich es kurz Card Pewter, sowas erzählen. Wie der Raspberry Pi. Richtig, das ist ein Checkkartengroßer Computer, also Computer mal, also es ist Checkkartengroßes Kästchen mit einer Tastatur und mit einem 1 oder 2 Zoll Bildschirm, ich weiß es nicht, ein ganz kleiner. 1,14 Zoll. Oh. Ist zu lesen auf dem Bild, was du uns hier gerade eingeblendet hast. Genau, da steht da direkt drauf. Ihr müsst es leider selber googeln, wenn es euch interessiert. Und das Coole ist, ich weiß nicht, kennt ihr den Flipper Zero, dieses Hacking-Spielzeug, was es für 200 € zu kaufen gibt, wenn es nicht sogar teuer ist, mit dem man aufgrund der Schnittstellen wie RFID, was hat das noch alles, Bluetooth, NFC, also Infrarot. Ja, genau. Alles, was es so an denkbaren Schnittstellen gibt, besitzt dieser Flipper Zero. Und das ist deswegen ein sehr beliebtes Hacking-Spielzeug, weil damit kann man Garagentore kontrollieren, damit kann man seine Hotelkarte kopieren, seinen Aufzugschip, man kann WLAN-Netzwerke hacken, man kann Bad-USB machen, das heißt, man schließt das Ding an einen Rechner an und sendet eine riesengroße Ansammlung an Tastenkombinationen, um zum Beispiel PIN-Codes zu ermitteln. Genau, und der Cardputer kostet lediglich 30 €, wenn man an der richtigen Bezugsquelle angreift und den kann man Der hat auch ein paar Schnittstellen, ein paar kann man per Modul da ranstecken und du kannst ihn selber programmieren, wie du willst. Du kannst ihn sofort als Bluetooth-Tastatur einsetzen für Handy. Du kannst darauf ein Notizbuch machen, Diktiergerät, weil er ein Mikrofon hat. Der kann MP3s abspielen. Aber es ist aus der Maker-Szene und das heißt, es ist nur interessant für Leute, die Bock haben, so ein bisschen in die Programmierung reinzurutschen. Und wenn man heutzutage KI benutzt, dann kann man sich sogar ein paar Hilfestellungen geben lassen. Und ich glaube, wer wirklich will, Top-Gerät. 30 Euro. Mhm. Worin unterscheidet sich das Gerät, als wenn ich mir jetzt mal einen kleinen Mini-PC hole? Der große Unterschied ist, es ist ja kein PC. Ne? Also man muss schon sagen, der geht ja in die Liga vom Raspberry Pi. Ne? Und man kann den auch als Webserver wohl benutzen, aber wie gesagt, du musst ihn komplett selbst programmieren. Eigentlich ist er für die Steuerung von Robotik gedacht, also in Industrieanlagen. Der hat hinten Magneten, das heißt, du kannst das Ding an den Kühlschrank pappen oder eben dann an die Stelle, wo es irgendwas steuern soll. Ne? Also Smart Home soll man damit programmieren können, gut. Ja. Aber die entscheidende Frage, hast du das Gerät schon? Na, noch nicht natürlich. Es ist doch noch nicht Weihnachten, Stefan. Ja, man muss dazu sagen, sehr schwierig zu kriegen. Das ist jetzt auch die alte Version, die ihr seht. Die neue Version, die sieht fast genauso aus. Mhm. Hat aber noch einen Kopfhörereingang. Ne? Das heißt, du kannst dann auch noch einen Kopfhörereingang ansteuern. Und also, wen es interessiert. Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang. Ja, jetzt sitzt ein Lautsprecher, das alte Gerät, das neue hat auch einen Lautsprecher, aber eben zusätzlich noch Kopfhörer. Das heißt, du kannst, wenn du ein bisschen programmieren kannst, machst du dir mal eben einen MP3-Player da draus. Mhm. Ja. Mit GPS-Modul, hier, dann gibt es so eine Funkgeschichte, habt ihr von LoRa schon mal gehört? Long-Range-Funk ist es? Mhm. Metastic oder so, das ist auch so eine Szene, da kannst du funknetzunabhängig Nachrichten schreiben. Das heißt, wenn die Welt zu Ende geht und kein Funkanbieter, kein Funkmast mehr steht, kannst du mit diesen Dingern trotzdem noch Nachrichten durch die Welt jagen. Okay, LoRa. LoRa, Long Range heißt das. Und die Szene oder die Geräte, die es dafür schon bei AliExpress und Co. zu kaufen gibt, weil die halt so simpel sind, sind die nicht so marketingtechnisch hoch angesetzt. Die bedienen halt dann ganz spezielle Leute und auf AliExpress scheint es so voll der Renner zu sein, diese Metastic heißt das, glaube ich. Ja, das war meine Entdeckung in den letzten 2 Wochen. Das heißt, noch in einer der nächsten Folgen wirst du uns da ausführlich über deine Erfahrungsberichte. Ich ergänze mal ein bisschen bisher spärlichen Informationen. Also erstmal ganz generell, Stefan, für dich. Das ist ein Computer. Ja, also meine Uhr ist ein Computer, mein Telefon ist ein Computer, mein PC ist ein Computer, mein Arbeitsrechner etc. Es ist alles nur eine Frage der Peripherie, also was ich dort eben anschließe, um das möglichst komfortabel zu bedienen und natürlich des Betriebssystems und der Bedienoberfläche. Genau. Aber wie René schon sagte, das ist alles frei programmierbar. Und die Grundvoraussetzung bei diesem Cardputer jetzt hier, den sich René interessiert, ist eben, der ist sehr spartanisch ausgerüstet, was zumindest die Softwareseite angeht. Hardwaremäßig ist er recht gut ausgestattet. Er hat sogar eine komplette Tastatur eingebaut auf der Vorderseite. Sie ist natürlich verschwindend klein, weil das Ding ist, wie gesagt, nur Scheckkarten groß. Also brauchst du wahrscheinlich sowas wie einen Stift, um die einzelnen kleinen Tasten zu drücken. Aber man muss da jetzt nicht extra eine Tastatur anschließen, man kann ihn direkt so bedienen. Und ein kleiner Bildschirm ist, wie gesagt, auch eingebaut. Nur die Lupe fehlt noch. Also man kann hier zum Beispiel so eine Antenne, so ein Modul mit einer Antenne kostet 18 Euro. Ein RFID-Empfänger kostet oder ein RFID-Laser kostet also zum Anstecken irgendwie 3 Euro. Es gibt Infrarotkameras, die man ranstöpseln kann, die liegen dann bei 30 Euro ungefähr. Du kannst zusätzliche Bildschirme ranbasteln. Du hast halt nur eben kein vorgefertigtes System, dass das so mit Hülle und allem ist. Der hat auf der Rückseite so Noppen, dass du mit Lego-Bausteinen daran gehen kannst. Cool. Es gibt Leute, die haben sich mit Lego eben so einen Klappbildschirm noch dazu gebaut, so ein 4 Zoll vielleicht, also nicht sonderlich groß, aber dann der Bildschirm ist dann nochmal so groß wie das ganze Gerät. Also es ist halt nicht für den Massenmarkt, sondern wirklich für Leute, die sagen, ich habe einen 3D-Drucker, ich bin kreativ, ich bastel mir hier einen Herzsensor ran, kann dann meinen Blutdruck messen. Der hat, ist auch interessant, der hat einen Bewegungssensor, so ein, dass er merkt, ob er gekippt oder gedreht ist. Und du kannst ihn quasi an irgendein Fahrzeug, Haus, Baum, irgendwas ranbauen und kannst dann eben gucken, oh, wenn sich hier was bewegt, dann soll er irgendwas tun. Ne? Soll einen Warnton abgeben oder so. Du kannst einen Schlaftracker daraus machen. Aber wie gesagt, du musst gucken, was die Szene schon programmiert hat, oder du machst es dir halt selber. Es ist quasi wie ein, ja, wie es ist, ein Baukastensystem für Technik-Nerds. Und die Bausteine sind eben nicht Hardware, also zwar auch, aber eben hauptsächlich Software. Und kann man sich, wer weiß, was daraus bauen, so wie man sich aus Lego auch ein U-Boot basteln kann. Ja. Hier, ja. Ne, guck mal, menschliche Mikrobewegungserkennung, also ein Sensormodul, das kannst du halt da anschließen, kostet von 3 bis 14 Euro, wahrscheinlich je nach Ausführung. Und hier hast du lauter Steckelemente, ne, und da kannst du dann ordentlich loslegen. Ja, also, ich weiß diese nicht, wie viele Leute das von euch interessiert, deswegen wechseln wir das Thema. Marc, wie waren René. Die letzten 4 Wochen? Genau, och. Marc, jetzt du. Eigentlich ziemlich ereignislos. Ihr wisst ja, dieses Jahr gab es für mich ja eigentlich nichts anderes außer Garten, Garten, Garten. Okay, dann habe ich noch ein bisschen angefangen zu backen. Aber sonst nichts Weltbewegendes erstmal zu berichten. Mhm. Gartensaison, das heißt, ist vorbei. Genau, wollte ich gerade fragen. Boah, klar. Da passiert nichts. Ja, ja, da gibt es natürlich noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Ja. Und zwar haben Tina und ich etwas verpasst. Wir haben einen eklatanten Fehler begangen. Man stelle sich vor, man hat also Regenauffangbehälter, die unter der Regenrinne stehen und die das Regenwasser auffangen sollen. Das tut es auch. Aber wir haben dann vergessen, rechtzeitig vor dem Frost da ein bisschen Wasser abzulassen. Shit. Jetzt sind die prall gefüllt und bei der einen, da wölbt sich auch schon so ein bisschen der Deckel, weil das Wasser, ihr kennt ja die Anomalie des Wassers, das heißt, am dichtesten, das ist irgendwie bei 4 Grad und wenn es kälter wird, dann dehnt sich das dumme Zeug wieder aus. Es wird zwar fest, aber das Volumen wird größer, also haben wir da ein bisschen zu viel für die Tonne da drin. Die Tonne ist aus Plastik oder die Tonnen sind aus Plastik. Und ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass das Wasser jetzt die Tonnen sprengen wird. Aber wir werden jetzt genau. Und das ist ja so ein Plastik, was sich, glaube ich, nicht so einfach verformen lässt. Also wir werden am Wochenende jetzt mal wieder hingehen und mal gucken, wie es so ausschaut. Den Fehler mussten wir offensichtlich selber machen. Ansonsten gibt es, wie gesagt, von meiner Seite aus nichts, was mir so spontan einfallen würde. Das ist wie immer. Immer, wenn wir uns treffen, denke ich so, Mensch, ey, du hast dir doch so ein paar Sachen zurechtgelegt und wolltest was Lustiges erzählen oder überhaupt mal was erzählen. Und dann fängt die Sendung an und ich sitze hier und denke so, es ist wie weggepustet. Wie so eine Kerze, die man ausgeblasen hat. Ja, gut, Marc, du kannst jetzt brennen. Mach mal. Hast mal Feuer? Mir fällt nichts ein. Ich brauche einen Stichwortgeber. Und damit zu Stefan. Stichwortgeber, eieiei. Na, ich kann dir berichten, Marc, das ist ja ein Thema, was du auch hier in den Podcast reingebracht hast, vom Kumpel Dirk, den kennt René auch, nämlich RVFit. Er ist nämlich, und anders als bei dir, du machst es ja irgendwie regelmäßig über einen längeren Zeitraum, eine Woche oder so, ne? Ja. Und er hat das jetzt kompakt gemacht, innerhalb von 2 Wochen, in einem kompakten Programm in einer Reha-Klinik, und zwar in Göhren. Wo ist Göhren? Tja, wo sind die Göhren? Auf Rügen. Genau, da hat er einen Kumpel besucht und ist danach sozusagen in die Reha-Klinik und hat dort sein RV-Fit-Programm innerhalb von 2 Wochen gemacht. Fand ich interessant. Innerhalb von 2 Wochen, das heißt ja, dass er pro Tag mehrere Sitzungen gehabt haben muss. Ja, garantiert. Ne? Gibt's auch, ist dann die andere Variante, aber natürlich deine ist wahrscheinlich entspannter und besser in den Alltag integriert natürlich. Und seitdem munkelt. Fährt er nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, sondern er trägt sein Auto zur Arbeit. Richtig. Nein. Also schöne Grüße an Dirk. Das passt ja auch zur Folge von 2010. Naja, also dann kannst du ihn bitte auch richtig grüßen. Dirki, alte Sportskanone, du. No. Was hast du da wieder gemacht bei Erfavit? Kannst du überhaupt jetzt noch 2 Jahre warten, bis es wieder losgeht, du? Meld dich mal irgendwo an, damit du mal schön am Ball bleibst, mein Großer. So ist es. Muss irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man da gleich auf Sächsisch kommt. Aber ist egal. Ich auch nicht, Sächsisch, keine oder? Ahnung. Vermutlich ist mir gerade Bayerisch nicht eingefallen oder so. Nein, alles gut. Also das heißt ja, der Niedersachse sagt ja Dirk. Dirk, genau. Nee, der sagt nicht Dirk, der sagt Diak. Diak. D-I-A-K. Ja, genau, ohne R. Okay. Sagt ihr eigentlich R oder R? Und warum Dresden? Tja. Ihr seht schon da draußen, vielleicht oder besser gesagt, ihr hört es, die schwierigen Fragen kommen heute nicht so. Aber kein Problem, dann schalte ich einen Gang runter. Stefan, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest natürlich von deinen letzten 2 Wochen oder 4 Wochen berichten. Ja. Was gibt es denn da Neues in der Welt des Volleyballs? Ah, ja, Volleyball, siehst du, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein Stichwortgeber. So geht es nämlich. Es gab viele Spiele und das hat tierisch Spaß gemacht. Und dadurch sind die Wochen verdammt schnell umgegangen, weil das halt auch teilweise unter der Woche war. Und schwuppdiwupp war schon wieder Wochenende. Und das hat man dann zur Erholung genutzt. Also es ist wirklich, wirklich krass gewesen, ja. Boing. Ja, der guckt nicht so. Naja, also meine Begeisterung sieht anders aus. Ja, wir freuen uns für dich, dass du so ein bewegendes Hobby betreibst. Ich bin mittendrin, also in der Volleyball-Saison. Freue mich drauf, dass es diese Woche geklappt hat mit unserer Aufzeichnung. Nächste Woche ist wieder volles Programm. Und zwar arbeiten, aufbauen, arbeiten, Spiel machen in Königs Wusterhausen, arbeiten. Ach nee, da habe ich sogar Urlaub. Dann Spiel in Hohenschönhausen. Dann wieder Urlaubstag, weil ich muss bei meinen Eltern fleißig sein. Die kriegen nämlich ein neues Bett und dann müssen wir das alte Bett zersägen und entsorgen. Und am nächsten Tag kommt dann das neue Bett. Und dann ist schon wieder Freitag. Ja, also das ist Wahnsinn, wie das vergeht. Ich hoffe, ich komme schnell Richtung Weihnachten und kann mich dann erholen. Seid ihr bereit für auf Weihnachten, für Weihnachten? Ja, nee? Weiß ich nicht. Wir hatten das Thema schon. Ich habe schon Weihnachtskranz stehen. Habt ihr schon irgendwas stehen? Stefan, du schmückst doch so gern. Nee. Noch nicht. Noch habe ich nichts. Aber so ein Adventskranz ist das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt. Echt? Oh, so Lichterketten? Nein. Also wir haben auf dem Balkon eine Lichterkette, aber die hängt da das ganze Jahr. Okay. Und wie sieht's aus mit so Räuchermännchen? Ist sowas noch in? Bitte? Mit diesen, wie heißen denn die Dinger? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Nee, sowas machen wir nicht. Nee, ist out. Okay. Also ich glaube, seit in jeder Wohnung ein Feuermelder verbaut ist, ist das mit Räuchermännchen auch gar nicht mehr so. In deiner Wohnung ist also ein Feuermelder verbaut? Ist doch in jeder Wohnung. Nein. Das war so vor 4 Jahren. Nein. Das wird doch Pflicht. Nein. In meiner Wohnung gibt es keinen Feuermelder. In keiner der Wohnungen in meinem Haus gibt es irgendwo einen Feuermelder. Ach so, Feuermelder. Genau. Also erstens Rauchmelder und zweitens, ich hörte, also mein Gehirn hörte Feuerlöscher. Also Feuerlöscher haben wir ja nicht. Feuermelder haben wir, aber wir nennen sie Rauchmelder. Wir waren beim Thema Rauch, deswegen war meine Assoziationskette Rauch. Aber so ein Räuchermännchen in der Nähe löst ja nicht den Rauchmelder aus. Nicht. Och. Nein, es kommt drauf an, wie man sie benutzt. Ja gut, aber dann müsst ihr auch eine Zigarette sofort den Rauchmelder anschlagen. Ich kann euch nur den Tipp geben, entstaubt die Dinger regelmäßig. Sie neigen dazu, sonst unkontrollierte Geräusche von sich zu geben. Wir sind schon mal verzweifelt. Aha. Soll man den regelmäßig? Ja, das ist ja deine Verpflichtung. Also zumindest war es bei uns so. Beim Verbauen hattest du die Wahl zwischen, ich miete mir ein Unternehmen oder ich mache es selber und unterschreibe hier. Ach so? Ja, einmal im Jahr mit dem Besen von unten gegendrücken und durchpusten. Genau, dann macht's kurz piep und dann ist gut. Mit dem Besen von unten durchdrücken. Auf den Knopf drücken. Ja. Nee, von unten gegen drücken. Die Rauchmelder sind in der Regel ein großer Taster. Hm. Seltsamerweise waren die heute bei uns und haben die Dinger getestet. Ah, waren die heute? Von der Hausverwaltung, genau. Ach, die trauen euch nicht, dass ihr es selber hinkriegt? Nee, das sind wir gar nicht qualifiziert für. Die haben die Dinger hier eingerichtet, eingebaut. Die haben da eine Firma geschickt und die haben die Dinger hier angeklebt. Und jetzt kommen die jedes Jahr und immer im Wechsel. Ein Jahr kommen sie, um die Dinger zu testen und das nächste Jahr kommen sie, um die Akkus auszutauschen. Akkus werden da nicht ausgetauscht. Die gehen 2 Jahre? Nee, 10 Jahre halten die. 10 Jahre halten die, sowas, genau. Guck mal deine Betriebskostenabrechnung, was die dafür haben wollen, dass die einmal im Jahr kommen. Definitiv zu viel, wie immer. Ich habe übrigens die bringen ja nicht mal irgendwie einen Kuh mit oder so. In Bezug auf Feuerrauchmelder, stellt euch mal vor, Magnetismus wird von heute auf morgen abgeschafft. Oh, warte mal. Oh, das dauert jetzt ein Momentchen. Ich stelle es mir gerade vor. Es wäre so lustig, in jeder Wohnung fallen die Rauchmelder von der Decke. Aber warum? Ja, bei René braucht es nicht viel. Also bei mir ist es ja kein Magnet. Was, nicht. Bei dir ist kein Magnet? Mir ist doch rangebohrt. Rangebohrt? Was? Natürlich. Nee, bei uns ist es Magnet. Da ist eine Plastikplatte, die wurde an die Decke geklebt direkt. Ja. Und an der Unterseite ist ein Magnet dran. Ja. Und magnetisch hält der Feuermelder, dieser Rauchmelder, direkt an dieser Plastikplatte. Ich kann ihn auch abnehmen. Also ich muss das ich sogar. Kann ihn auch abnehmen, aber der ist ja reingeklickt und die Platte oben ist rangebohrt. Siehst du, bei mir ist er mit dem Magnet, mit dem viereckigen. Wir haben schwarze Vierecken an der Decke. Und wir durften uns sogar aussuchen, wo wir die hinhaben. Ja, nur an der Stelle, wo der Rauchmelder ist. Ja, wir haben kleine Runde. Okay, das heißt, wenn der Magnetismus von heute auf morgen abgeschafft wird, würde Stefan das gar nicht merken und wir schon. Bei mir würde der Rauchmelder auf den Kopf fallen. Ja. Genau, aber mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, René. Verpflichtung des Mieters. Du musst ja eigentlich auch regelmäßig deine Wasseruhren auf und zudrehen. Also nicht die Uhren, sondern die Wasserleitung, ne? Die Hähne da, weil sonst werden die ja fest. Das ist ja auch so ein Ding, was wie? Garantiert auch keiner macht. Den Wasserhahn auf und zu machen? Naja. Ja, im Strang sozusagen, dein Abschlussventil. Das musst du eigentlich immer regelmäßig auf und zu machen, weil sonst kannst du die irgendwann nicht mehr bewegen. Das ist genauso wie mit deinen ganzen Wasserhähnen in der Wohnung oder auch mit Schubladen. Du musst Schubladen regelmäßig wirklich ganz rausziehen und dann wieder zurück, weil viele sonst einfach, lass mich dann immer weniger rausziehen. René, falls du das noch nicht beobachtet haben solltest, Du, das René, keine Angst, Lifehack. Wenn ich nächstes Mal zu dir komme, mache ich das einfach. Ich habe zum Jahresende noch viel zu tun. Ja. Aber warte, ich habe auch tatsächlich eine handwerkliche Situation erlebt die letzten Tage. Und auch da empfehle ich mal nachzugucken, weil es gibt Orte, da schaut man nicht regelmäßig nach. Es geht um das Siphon, der Siphon, den Siphon, die Siphon. Mhm. Wie heißt es? Siphon. Der oder die oder das. Ja, legal, illegal, scheißegal. Es geht richtig. Siphon wird mit PH geschrieben. So viel kann ich dir sagen, weil ich musste meinen Wohnungsvermieter anschreiben. Nee, und zwar folgende Situation. Ein Ohrring war ins Waschbecken gefallen. Und jetzt wissen wir, warum ein Siphon so nützlich ist. Denn alles, was ins Waschbecken fällt und schwerer ist als Wasser, ist dort sehr gut aufgehoben. Und jetzt habe ich das Ding abgebastelt, den Ohrring gerettet. Ich war 2 Minuten der Held. Und habe ihn wieder rangebastelt und um zu schauen, ob die Gummidichtung, weil die sind auch, wenn man nach vielen Jahren so einen Siphon abschraubt, kann diese Gummidichtung dann schon bei eine Sollbruchstelle verrottet sein. Ja. War alles fein. Ich habe einmal Wasser durchgejagt und es kam in einem Riesenstrahl am Siphon an der Seite raus, wirklich in einem waagerechten Strahl. Und dann dachte ich, warum? Und da habe ich gesehen, ist da ein stecknadelgroßes oder 2 stecknadelgroßes Loch. Und ich denke, wie kommt dieses Loch da hin? Ist es standardmäßig da? Muss da eine Abdeckung drauf? Dann habe ich es mir angeguckt und habe gesehen, es hat keine natürliche Form. Also, anders. Es hat eine natürliche Form. Ein Kreis wäre ja eine unnatürliche Form. Also es sah nicht von Menschenhand gemacht aus, das Loch. Ja. Und dann habe ich mir das Ganze von der Innenseite angeschaut und habe gesehen, das sind ja diese Siphons sind ja glänzendes Metall, ne? Also die sehen ja immer aus, als wären die nie neu. Ja, also richtig. Aber sie scheinen sehr, sehr dünnwandig zu sein, denn von der Innenseite sah ich Rost und der Rost hatte sich offenbar von innen durchgefressen und hat ein Loch hinterlassen. Mhm. Ja, habe ich ein bisschen abgedichtet, geklebt, alles super. Dann kam die Trockenprobe, ne, ihr kennt das, einmal trocken rubbeln, Wasser durchjagen und gucken, ob es noch irgendwo läuft. Und was, dann bildete sich... Das habe ich nicht verstanden. Trockenrubbeln, ja, das Rohr von außen trockenrubbeln. Ah, okay. Nach der Bereinigung oder Fehlerbehebung. Ja. Und dann jagte ich wieder Wasser durch und dann fing dieses Rohr an der Unterseite an, wie Schweiß. So, kennst du, wenn Schweiß so bei 40 Grad in Ägypten oder Tunesien so einfach von selbst aus der Haut kommt. So beschlagen. nee, richtiger Wassertropfen. Okay. Und dann habe ich den mit dem Finger weggemacht und habe gesucht, wo es runterläuft. Da scheinen so dünne Haarrisse drin zu sein, dass tatsächlich durch das von außen als sauberes, poliertes Rohr zu sehende... Durchdiffundiert. Ja, so wirklich, genau. Also fand ich, war total, war ich dann 2 Minuten total... Da warst du auf einmal voll der Physiker. Boah, stark, ja. Normal. Ja, und ey, du hast mir gerade Löffel verbogen. Ja. Auf jeden Fall, um den Rest kann sich jetzt ja Handwerker kümmern. Ach so, okay. Na, deine Familie. Wie sage ich immer, jeden Tag ein Abenteuer. So ist es. Und ach so, worauf ich hinaus wollte, ist, diese Siphons sind in der Regel ja in Schränken versteckt, ne? Oder in und überbaut oder so. Hm. Und wenn ich das sehe, dann denke ich so, lohnt sich vielleicht doch mal gelegentlich zu schauen, was die versteckten Rohre so tun. Ja. Ja. Meist wird man ja aufmerksam, wenn man so in der Küche sitzt und da hört man so. Das, ja, oder wenn einem das Wasser bis zum Knöchel geht. Richtig, wenn man sagt, hä, das war doch gestern noch trocken hier. Ja, das ist genauso wichtig wie einmal im Jahr irgendwie die ganze Weißware mal abrücken, rausziehen komplett und dahinter mal sauber machen. Der ganz Kühlschrank genau. Verbraucht weniger Energie, wenn das Gitter dahinter irgendwie mal ordentlich von Staub befreit wurde. Genau. Aber jetzt noch die entscheidende Frage. Der, die oder das Siphon? Der Siphon. Stefan hat es recherchiert. Ich sag der. Der Siphon. Maskulin. Der Siphon. Das heißt ja auch der Bonbon und nicht das Bonbon. Mhm. Ja. Das heißt natürlich das Bonbon, aber egal. Das heißt eigentlich der Bonbon. Nein. Der Kaugummi. Nein. Und, ich muss dir mal ein bisschen Würze reinbringen. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir alle einer Meinung sind. Ein Tipp für dich, René. Es gibt ja auch für die Waschbecken, damit es gar nicht erst ins Siphon fällt, gibt es ja auch so eine Abdeckung, was sozusagen ja, Gegenstände hat man aber abdeckt. Hat man aber in der Regel im Badezimmer nicht, ne? Ich habe das bei allen Abflüssen. Aber wie machst du dann den Stöpsel da rein? Du hast in dem Moment nehme ich den raus und packe das da rein. Wäre schon zu kompliziert. Nee, liegt doch nur da drin. Und eine weitere Funktion des Siphons, du hast gesagt, damit Gegenstände, die schwerer als Wasser sind, nicht verloren gehen. Das ist ja ehrlich gesagt nur ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist natürlich der Geruchsschutz. Richtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn ihr 4 Wochen in den Urlaub fahrt, jemanden habt, der mal überall spült, überall mal Wasser durchlaufen. Der bei euch mal auf Toilette geht. Ja. Der bei euch mal auf Klo geht. Nee, aber könnt ihr euch erinnern, als der BER nicht fertig wurde, dass da so ein riesiges Hotel stand mit Tausenden von Zimmern, wo regelmäßig eine Firma durch musste und in den Hotelzimmern das Wasser betätigen musste und spülen musste, weil sonst dieses Hotel wahrscheinlich erstunken wäre? Ja, hätten sie es sanieren müssen dann, bevor es öffnet hat. Und apropos, da gab es ja jetzt auch ein aktuelles Beispiel, war kein Flughafen, aber ein Bahnhof, ne, der den BER-Rekord brechen will. Stuttgart 21+X heißt er jetzt ja nur noch. Kein Flughafen, ein Bahnhof. Genau. Na? Also mal gucken, wie lange die brauchen. Vielleicht ist ja der BER dann in ein paar Jahren nicht mehr der Rekordhalter. Schauen wir mal. So sieht's aus. Man meint, wir würden von Schildbürgern regiert. Ja, ne? Manches Mal. Also, René ist heute sehr geschäftig. Ihr Leute da draußen, ihr könnt es ja nicht sehen, aber hantiert irgendwie mit großen Computern und steht auf. Was, und was? Ja, René, ich versuche gerade in freier Rede nachzuempfinden für die Leute da draußen, was du so treibst an deinem Aufnahmeplatz. Genau. René sitzt außerdem quasi im Dunkeln. Man sieht kaum Umgebungslicht. Es gibt so einen, er sitzt so im Spot. Es gibt so einen Scheinwerferspot, der auf sein Gesicht und seinen Oberkörper irgendwie, jetzt hat er es umgestellt, zeigt. Und drumherum ist eigentlich quasi alles komplett im Dunkeln. Ich klebe gleich den Bildschirm zu. Nee, mach mal nicht. Den Bildschirm, also die Kamera. Genau, Bildschirm ist für dich schlecht, ja, nicht für uns. Meister, die Fenster sind gestrichen. Soll ich jetzt die Rahmen machen? Aber, genau. Also, ich habe noch ein spannendes Thema für René, damit er auch dran bleibt. Du bist ja voll der Schmetterlingsexperte hier. Sowas von. Ja, und dann hast du ja garantiert schon mitbekommen, wer der Schmetterling des Jahres ist, weil es ist ja Jahresende und jetzt kommen ja die ganzen Titel. Ich kann dir sagen, das ist ein Bläuling. Ich kann ihn dir leider nicht genauer benennen. Mir ist der Name entfallen, weil dieser Bläuling in unserer Region nicht so verbreitet ist. Der Bläuling ist kein Edelfalter. Bei den Edelfaltern hätten wir ja da eher den Schillerfalter zum Beispiel. Ne? Sag Bescheid, wenn es vorbei ist. Okay, dann machen wir es kurz. Es ist der Wiesenkopf-Ameisenbläuling. Der Ameisenbläuling. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Weißt du, warum der Ameisenbläuling heißt? Weil der davon profitiert. Also der, warte mal, das war einmal die Er beutet die Ameise aus. Ja, genau, das ist es, ne? Also die Ameisen, er ernährt sich von der Ameisenbrut, so war das. Die Saudi. Ne? Ja. So war's. Ich würde gerne wissen, ob ihr schon das neue Asterix-Album gelesen habt. Ich kenne aber welche, die darauf tierisch gewartet haben, genauso wie auf GTA 6. Das ist ein bisschen was anderes, Stefan. Ja. Das kann man wohl nicht miteinander vergleichen. Die Vorfreude ist genauso. Ja, nee, vielleicht. Was ist denn am neuen Asterix-Album so toll? Ja, wo ist denn Asterix und Obelix? Sind die in Berlin zu Besuch? Nein, Asterix und Obelix oder Asterix in Lusitanien. Wo ist denn Lusitanien? Ganz genau. Es sind ja immer die altertümlichen Begriffe, die sie da irgendwie verwenden. Also meistens zumindest. Na jedenfalls, dieses Album ist vor kurzem erschienen und ich habe mir das gekauft und habe das nahezu verschlungen. Ich fand das toll. Das war so eine richtig schöne, klassische Asterix- und Obelix-Geschichte. Also da fühlte ich mich richtig zurück in meine Kindheit wieder versetzt. Das war richtig rund und bunt und nett und schön und Happy Ente und alles, was man an Asterix und Obelix irgendwie so liebt oder was ich zumindest an denen liebe. Ich betone das deswegen so sehr, weil ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, dass die Geschichten irgendwie nicht mehr so toll sind. Aber das haben, nachdem da, das waren ja Goscinny und oder wie man es auch spricht, und Uderzo, die beiden Franzosen, die haben das ja irgendwie erdacht. Der eine hat getextet, der andere hat gezeichnet. Und als die beide verstorben sind, haben das jetzt irgendwie neue Leute übernommen. Und ich finde, die machen das teils besser als im Original. Ja, René, entschuldige bitte. Ich wollte sagen, Lusitanien ist eine römische Provinz. Ja, natürlich. Aber wo liegt sie? In Rom? Nein. Portugal? Aha. Weil das neue Band spielt in Portugal, ja. Portugal. Da müssen sie einen Kriminalfall lösen. Aber ist es dann in Portugalien? Okay. Also ihr seid beides keine Asterix-Fans. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch als Kind diese Asterix-Comics oder Bücher nicht gelesen, nee. Das heißt, du hast dann auch kein Latein in der Schule gelernt? Carpe diem, sage ich nur. Nutze den Tag, ja, oh, wunderbar. Fließend Latein, oder? Apropos Latein, wenn wir schon dabei sind. Ja. Der Vatikan hat heute verlautbaren lassen. Ist das Vatikan? Ich hau dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, natürlich nicht irgendwo hin, weil das wollen wir uns nicht antun. Das möchte ich deinem Gesicht und meiner Hand nicht antun. Da könnte irgendetwas von kaputt gehen und man weiß nicht vorher was. Deswegen lassen wir das. Aber der Vatikan hat verlauten lassen, dass Latein als erste offizielle Amtssprache quasi abgeschafft wird. Ja. Der Vatikanstaat war der letzte Staat, in dem Latein noch als lebendige Sprache sozusagen geführt wurde. Also es wurde zwar, glaube ich, nicht mehr gesprochen, aber zumindest als Amtssprache verwendet, als Schriftsprache. Und das Kapitel ist nun auch beendet. Aber Latein und Asterix hat man immer so miteinander in Verbindung gebracht. Meine Mutter kam dann zu mir und meinte, hast du auch immer schön die lateinischen Begriffe da gelernt. Die kannte ich natürlich alle in- und auswendig irgendwann, weil man die Asterix-Hefte natürlich mehr als einmal verschlungen hatte. Und ich glaube, sie hegte die hehre Hoffnung, dass dadurch irgendeine Saat aufgehen würde, dass ich mich für Latein begeistern würde und dann vielleicht auch noch Medizin studierte und ihren wohlverdienten Ruhestand dann in Glück und Reichtum und Wohlstand bescheren würde. Aber es kam anders. Ihr wisst, ich mache gerne in Technik. Ja, ist ja trotzdem so ein bisschen was aus dir geworden. Jetzt will er wieder lustig sein. Na. Es gibt ja noch was Neues. Also wenn wir schon bei Retro sind, du hast die Asterix-Comics angesprochen. Es startet ein neuer Film in den Kinos mit einem altbekannten Gesicht. Der Papa ist wieder da. Stromberg. Richtig. Seid ihr neugierig drauf? Guckt ihr euch den an? Den neuen Stromberg? Also, ja, doch, natürlich. Also vermute ich nicht im Kino, aber ich gucke ihn, ja. Ja. Also ich finde, Stromberg ist ein Serienformat. Hat für mich als Film nicht funktioniert. Ja, ich bin gespannt, weil das war ja auch in einer anderen Zeit. Ich bin gespannt, wie der wirkt heute. Das sagen wir mal so, er darf nicht mehr so viele Witze machen wie damals. Hier, das glaube ich, britische Original, The Office, das brummt auch bei den Streaming-Anbietern. Also im Büro guckt man das dann eben, also Quatsch, auf Deutsch. In Deutschland wird das hauptsächlich auf Deutsch geguckt, da heißt es dann das Büro. Und die Leute bingen das komplett weg. Also das hat durchaus noch seine Zeit. Die Frage ist, ob man jetzt, wie gesagt, irgendwie diese eine Variante des Formats irgendwie bevorzugt, also quasi das Original oder den deutschen Nachbau mit Christoph Maria Herbst. Den Namen wollen wir an der Stelle nicht unterschlagen. Ja. Ich fand das beide sehr anstrengend. Und für mich hat der Film eher funktioniert. Die Serie, die Serienfolgen, die waren teilweise so zum Fremdschämen, da konnte ich teilweise nicht mehr hingucken. Echt? Hab's nicht ausgehalten. Ja. Also ich fand dieses Mockumentary-Thema, ne, das ist ja das Format, wie man es nennt, also wo man denkt, das ist eine echte Doku, das war für mich mal schon echt nah an der Realität damals dran. Wahrscheinlich aber, weil es so ein neues Phänomen war. Ja, also ich bin mal auf den Film gespannt, der ab 4. Dezember ja im Kino dann auch zu sehen ist, also rechtzeitig vor Weihnachten. Mal gucken, weil oftmals hat man ja wirklich das Problem, dass Sachen, worüber wir früher gelacht haben, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr funktionieren. Ne? Aber lassen wir uns überraschen. Wir können Bernd Stromberg, der Papa, ja, ist nicht Stefan Raab. Das wird funktionieren. Gutes Beispiel, ja. Gutes Beispiel. Bei Stefan Raab war ich überrascht, dass er nicht funktioniert. Aber da kann ich ja sagen, wenn man zu viel will, ne? Ja. Na, ich glaube, das ist auch ein Überdruss an Formaten so ein bisschen, ne? Was? Kann das sein? Nee, es ist doch immer dasselbe. Naja, deswegen, genau. Es ist Überdruss, aber an gleichartigen Formaten, nicht an unterschiedlichen Formaten. Also im Prinzip hast du recht, an Formaten, aber für mich ist das alles wie immer alter Wein in neuen Schläuchen. Für mich sind... Es ist so, dass die Formate immer weniger werden, aber immer inflationärer ausgespielt werden. Das ist überall immer dasselbe und es ödet mich an. Ja, das ist aber dann auch irgendwann langweilig auf jeden Fall. Was ist denn aktuell für euch ein gutes Format? Ich kann dir mal vorlegen. Das ist genau der Punkt, ja. Für mich ist zum Beispiel aktuell Manhunt. Ne? Also ich finde auch, das kommt einmal im Jahr. Das ist eine YouTube-Serie, finde ich. Richtig gut. Habe ich 3 Staffeln gesehen, ist über die Zeit nicht schlechter geworden. Und man muss dazu sagen, der inhaltliche Aufwand, der hält sich schon ziemlich in Grenzen. Also viel Unterhaltung mit wenig Aufwand, möchte ich mal behaupten. Mit Reality-Formaten kann ich irgendwie zumindest noch gar nichts anfangen. Ich höre jede Menge Podcasts. und kann mich gerade begeistern für eine neue Serie, die bei Apple TV angelaufen ist. Die heißt Pluribus. Das ist ein lateinischer Begriff. Und du hast es aber auch mit Latein. Ja, ja, komisch, wa? Wir haben kein Latein. Ich kann Stichworte geben, ich kann Brücken bauen. Ja. Ja. Pluribus, glücklich ansteckend. Genau, und da geht es darum, dass etwas passiert auf der Erde und die ganze Menschheit ist davon betroffen und die ganze Menschheit ist dann sozusagen eins. Ja, also so viel will ich mal spoilern. Auf einmal können die Menschen ihre Gedanken irgendwie austauschen und alle werden vernünftig, alle werden friedfertig etc. Es gibt dann aber ein paar Leute auf der Welt, so auch unsere Hauptdarstellerin. Das ist, die Schauspielerin heißt Rhea Seehorn und die hat seinerzeit gespielt neben Saul Goodman, also Better Call Saul. War ja ein Spin-off von Breaking Bad. Und die Frau von Saul Goodman, wie er denn später heißt, das war eben dieselbe Schauspielerin. Da hat man dann vielleicht ein Bild im Kopf. Und die spielt ja, wie gesagt, die Hauptrolle. Wie gesagt, sie ist eine der wenigen Personen, die von dem Effekt, der da auf der Erde hervorgerufen wurde, durch Außerirdische, das kann ich auch noch verraten, nicht betroffen ist. Das heißt, sie ist ein ganz normales Individuum, hat ihre eigene Persönlichkeit etc. und versucht irgendwie in dieser komplett neuen Welt klarzukommen. Und es ist erschreckend, mitreißend, herzerweichend. Es ist, ja, ganz toll. Das ist wirklich mal was Neues. Format. Was muss man abonnieren, damit man Apple TV hat? Apple TV. Was für eine Frage. Ich wusste gar nicht, dass das ein eigener Streaming-Anbieter ist. Ja. Da läuft ja zum Beispiel auch Foundation oder wie heißt es, Morning Show oder Ted Lasso. Das ist alles Apple Original. Und die ganzen Peanuts-Folgen, die ganzen alten Dinger. Okay. Glaube ich. Wenn du ein Apple-Gerät kaufst, ein nicht zu kleines, dann ist meistens ein dreimonatiges Probeabo dabei. Okay, und ansonsten sehe ich gerade, kostet das 9,99 Euro im Monat. Jo. Also sind ja nicht mal 10 Euro, ist eigentlich günstig, ne? Ja, für sich genommen könnte man das so verargumentieren. Ich wollte diesen Marketing-Trick einfach mal ein Erfolgserlebnis gönnen. Also ich dachte, du wolltest jetzt noch sagen, dass du ja eh schon Amazon Prime, Netflix, Google TV, Hulu, Paramount Plus, Disney Plus, Sky. Nee, ich gucke tatsächlich aktuell auf den Mediatheken, da gibt es immer sehr, sehr gutes Zeug. Und auf Join, also wenn man jetzt irgendwas Trashiges sehen will, kann man bei Join mal durchgucken. Da fand ich gerade der Powerplayer ganz interessante Serie, der ähnlich wie die Villa der Versuchung, was ich auch schon empfohlen habe, menschliche Entgleisung gut hervorkitzelt. Finde ich gut. Wir haben ein Feedback. Oh, ein Feedback. Feedback. Ist gerade reingekommen. Denn es heißt ja, René, die Feedback. Deswegen. Ja, Marc hat gerade einen Fax bekommen. Eine Feedback. Und zwar, das ist kein positives Feedback. Wir haben ja gerade die ganzen Streaming-Anbieter, die uns eingefallen sind, haben wir genannt. Und es ist einer qualifizierten und aufmerksamen Zuhörerin aufgefallen, dass wir in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, was ich denn irgendwie von Einkäufen im Lebensmittelhandel gesprochen haben, dann wollten wir aber nicht Lidl sagen, dann haben wir doch Lidl gesagt, dann haben wir aber noch schnell Aldi und Rewe und Kaufland und Netto und Edeka genannt. Und sie sagt, lass das. Sagt einfach, ich war bei meinem Discounter, bei meinem Lebensmittel-Discounter. Das ist viel besser als dann irgendwie diese minutenlange Tirade, wo man dann händeringend nach Wettbewerbern sucht, aber da ist ja da seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Da ist doch eine versteckte Botschaft drin. Von wem? Von uns oder von ihr? Also ich sehe das schon als versteckte Botschaft, wenn ich da andere Sachen nenne. Das soll nämlich eigentlich heißen, man kann nicht mal ohne das Leute das in den falschen Hals bekommen, sagen, bei welchem Discounter man direkt einkaufen geht. Man muss sich dann immer rechtfertigen, dass man von dem nicht bezahlt wird und andere auch toll sind und keiner hinten runterfallen soll. Müssen wir nicht, René. Überhaupt nicht. Wir machen das aus eigenem Antrieb, aber das zwingt uns doch niemand dazu. Wir können es doch in Zukunft einfach lassen. Und wenn wir sagen, wir gehen zu Lidl, dann gehen wir einfach zu Lidl. Ja, wir werden für die Nummer hier nicht bezahlt. Wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Purr. Und wisst ihr, warum ich gern zu Lidl gehe? Weil ich nicht so gern zu Netto, Aldi, Plus, Kaisers, Kaufland, Rewe. Genau. Das macht ich auch René gern zu Rewe. Aus diesem qualifizierten Feedback. An dieser Stelle gehe auch gern zu Rewe und dann können wir gleich Pause machen, Stefan. Ja, wir müssen. Weil in Rewe gibt es diese tollen Geräte, wo man selber scannen kann und das macht Spaß. Ja. Und damit sagen wir bis gleich. Jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Es gibt noch einen zweiten Teil dieses Feedbacks. Und zwar, Melanie hätte uns die ganze Sache auch gerne selber schriftlich zukommen lassen, aber sie hatte wohl Schwierigkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war über Apple Podcast, dass man uns da nicht schreiben konnte, oder bei Spotify, dass man uns da nicht direkt schreiben konnte. Da müsstet ihr jetzt also mal Stellung zu nehmen. Bei Spotify geht es auf jeden Fall. Über unsere Webseite geht es auch. Ach, richtig. Bei Spotify ist sie nicht oder war sie bisher nicht, weil sie dachte, sie müsste da bezahlen. Also ist sie über Apple Podcast reingegangen und da gibt es wohl keine Kommentieren-Funktion. Und genau, das ist nochmal ein guter Hinweis, Marc. Podcasts sind bei Spotify kostenfrei. Also die kannst du immer kostenfrei. So. Kostenfrei. Ich mache das schon seit Jahren so. Ich bin da so ein richtiger Schmarotzer. Okay. Und ich kaufe bei Aldi. So, jetzt ist es raus. Also jetzt muss ich natürlich sagen, ich gehe natürlich bei Rewe einkaufen und so. Ne? Echt? Damit wir alle mal genannt haben. Oder habe ich was verpasst? Ja, nein. Also, was du verpasst hast, ist, wir wollen nicht immer alle nennen müssen. Ach so, hättet ihr mal was gesagt. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für das Feedback. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, egal ob positiv oder negativ. Und das Gute ist ja, sie hört ja unseren Podcast. Also was wollen wir mehr, oder? Ja, mehr, wie du schon sagst, mehr. Das ist es. Teilen, liken, abonnieren. Und jetzt alle. Teilen, liken, abonnieren, teilen, liken, abonnieren, alles strahlt und funkelt hell, ganz mit, wie heißt es, ganz von selbst mit Wannenspray. Genau, da ist auch ein gutes Stichwort, in der letzten Folge aus dem Archiv, da ist mir auch wieder aufgefallen, Mensch, wie toll das war, dass wir auch immer Pausensongs hatten früher. Ja, René komponiert ja keine mehr. Ich wollte ja sagen, René, du bist ganz schön faul geworden. Nee, ja, sorry. Man muss auch zu Renés Rettung sagen, das Podsafe Music Network, was ja damals existierte, gibt es leider nicht mehr. Und da war immer schöne lizenzfreie Musik. Ja, aber dafür gibt es jetzt die KI. Ja, stimmt. Muss man, glaube ich, auch aufpassen, oder? Nein. Wie ist das? Ist doch alles gemeinfrei, was das Zeug produziert. Ja. Ich kann hingehen zur KI hier zu, was weiß ich, Gemini 3 oder zu ChatGPT und kann sagen, mal mir mal ein Bild. Ja. So, und dann kann ich das Bild nehmen und kann es auf meine Website irgendwie packen und kann damit machen, was ich lustig bin. Warum dann nicht auch mit der Musik? Mit den kleinen kurzen Stücken. Ihr wisst doch, alles, was kürzer ist als 10 Sekunden oder so, kannst du machen, was du lustig bist mit. Marc, du kannst ja auch im Spielzeugladen, eine Pistole kaufen, in eine Bank gehen und sagen, gucken Sie mal, was ich mir gekauft habe. Gibt es ja eigentlich Geld umsonst? Ja. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Dass man nicht alles, was man kann, auch machen muss und vor allem nicht, dass es auch legal ist. Ja. Okay, aber also du willst damit sagen, ich bin komplett auf dem Holzweg, ich darf die von der KI für mich produzierte Musik, darf ich nicht gemeinfrei benutzen. Ich will nicht sagen, dass du komplett auf dem Holzweg bist. Ich will nur sagen, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Das heißt, Hausaufgabe für René. Er hat gerade versucht, sich unter den Tisch wegzuducken. Ja. Hervorragend. Gut. So ist das. Wir schauen mal. Aber René, die Herausforderung für 2026 nimmst du doch an, oder? Was ist die Herausforderung für 2026? Na, Musik. Die Pausenmusiken wieder zu machen. Genau. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es steht ja ein bisschen was rum und ich will ja wirklich, oh, es ist geblurrt. Ich will ja wirklich auch, aber oh, die Zeit, Leute. Ja, du kriegst es hin, René. Die Zeit. Ich sag euch, die Welt der Museen ist gerade so interessant, ich habe gar keinen Bock mehr auf ein Privatleben. es ist wirklich. Deine Wohnung da? Ja, nein, ich sitze. Deswegen hier ist das Licht aus. Im Museum, nachts im Museum. Nachts im Museum, genau. Ja. Fünfter Untergeschoss. Ja. Na, wir gucken mal. Also, das ist auf jeden Fall ein Versprechen von uns. Wir versuchen alles. Wir haben heute wir übrigens mal gar nicht angestoßen zum Beginn der Sendung mit unseren Getränken. Ich habe einen Orangensaft mit Fruchtfleisch. Oh, ich habe Prost. Einen 9-Kräutertee oder 8-Kräuter, ich weiß es gar nicht. Viele Kräutertee. Ich wollte mir eigentlich einen Holy machen, war dann aber zu faul. Also der ist schon gemixt, aber ihr wisst ja, der ist mir immer zu hochprozentig, wenn ich das Tütchen mit einem halben Liter mache. Hm. Ich mag mein Holy ja verdünnt. Im 10-Liter-Eimer und so trinkst du ihn auch. Tatsächlich nur im 4-Liter-Eimer und aber ich war zu faul. Mhm. Und wenn ihr nicht faul seid und 10% oder 5 Euro haben wollt, irgendwo im Internet geistert unser Gutscheincode rum. Ja. Wollt ihr ihn nochmal nennen? Ach ja. Ja, ja. Ich glaube IIDI 5 und wenn der nicht geht, nimmt IIDI 10. Das eine sind 5 Euro, das andere sind 10%. Und IIDI 100 kann ich nur empfehlen. Aber dafür gibt es nichts. Empfehlen können wir das, aber dafür gibt es leider nichts. Nee, dafür gibt es genau. Leute nicht. Und das Ganze unter berlin-podcast.de/holy. Und ohne /holy ist es tatsächlich zufällig unsere Webseite. Ja, rein zufällig. Jo. So ist das. Ja. Ja. Jetzt haben wir natürlich in der letzten Folge über so spannende Themen gesprochen. Die leider nie veröffentlicht werden konnte, ja, ja, ja, ja. Ja, die ist leider nach Dev 0 geflogen. Entwickler. Das musst du erklären. Ja, das ist Dev 0 ist quasi der elektronische Schredder in der Linux-Umgebung. Das ist ein Write-Only-Device. Das heißt, man kann dort reinschreiben, so viel wie man lustig ist, aber man kann nie wieder etwas da rausholen. Das ist wie so ein schwarzes Loch. Ein Loch ohne Boden. Ja. Genau. Ja. Rein geht's, nicht mehr raus. Ja, so ist es. Erinnert ihr euch denn noch an das ein oder andere Thema? Gar nicht, aber ich weiß, dass doch, natürlich. Kann es sein, dass Ehrenamt war ein Riesenthema. Ehrenamt? Schlafen war ein Riesenthema. Was war ein Thema? Schlafen? Ja, ich habe euch gefragt, ob ihr gut geschlafen habt. Und dann haben wir über Schlaf gesprochen. Und der Mond. Ah, Vollmond war gewesen, ja. War das Supermond. Das war doch davor schon. Nein. Oder bin ich jetzt völlig, jetzt hast du mich in so ein Zeitloch. Also ich weiß, ich war ja in der Woche davor, vor der Podcast-Aufzeichnung oder in derselben Woche war ich ja auf einer Ehrenamtsehrung und ich dachte, dass wir deswegen über Ehrenamt gesprochen haben. Ich glaube, das war das die Folge auch, davor. Ja. Also ich glaube, wir hatten sehr viele Themen auch das Schlimme, dass diese alle jetzt verschwunden sind. Aber jetzt merken wir mal, wie es Leuten geht, die unseren Podcast nicht hören. Richtig. Die wissen gar nicht, was in der letzten Folge gelaufen ist. Ja, also wir hatten zum Beispiel noch über Arbeitsunfälle gesprochen. Wir hatten viel ÖPNV. Woher weißt du denn das immer alles? Ja. Na, ich habe halt ein gutes Gedächtnis. Ist ja Wahnsinn. Nein, er hat es irgendwo aufgeschrieben. Ich sehe doch, wie seine bebrillten Augen über den Bildschirm huschen. Naja, sind dann meine Notizen vom letzten Mal. Die brauchte ich ja nicht löschen. Ne, die haben überlebt. Ja, also es war schon cool und von daher, wie gesagt. Ich verstehe, wie das abgelaufen ist. Anhand seiner Notizen hat er festgestellt, meine Beiträge waren nicht so toll. Ich lösche mal meine Spur. Ja, richtig. Ne? Genau, aber das müssen wir jetzt ja alles nicht nochmal hochholen. Es sei denn, ihr sagt, Mensch, los, Stefan, reden wir doch nochmal über den ÖPNV. Was war denn da alles los? Ja, was war denn da so berichtenswert? Na, die neue Baureihe J. Ach ja, ihr wart ja die Profis da. JJK, genau. Stimmt. Der Urbanliner. Was ist das? Das ist die neue Straßenbahn. Darüber haben wir nicht gesprochen. Wollten wir auch nicht. Haben wir dir verboten. Warum? Nee, aber da gab es eine interessante Meldung, weil das sollte man mal erwähnen. Das ist wieder typisch Berlin. Man hat jetzt die neuen Straßenbahnen bestellt. Die sind auch schon im Testbetrieb. Und jetzt hat man festgestellt, die sind ein bisschen schwer für die Brücken in Berlin. Oh Mann. Das muss man jetzt erstmal nochmal genau analysieren. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Man meint ab und Entchen, wir würden von Schildbürgern regiert. Ja. Von Schildkröten. Vielleicht auch. Ne? Was auch noch eine interessante Meldung ist, ab 1. Januar gibt es ja neue Tarife wieder, neue Preise im öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Lass mich raten, es wird nicht preiswerter. Nein. Doch, es wird diesmal günstiger. Genau. Wir kriegen Geld zu leider jetzt nicht. Deutschland-Ticket wird ja auch wieder ein bisschen teurer. Ja, ein bisschen schon ist viel. Auch gut, ne? Prozentual gerechnet. Meine schon. Ist doch schon ordentlich, ne? Von aktuell 58 auf nächstes Jahr, was waren es? 69? 69, 11 Euro. René rechnet, was das prozentual ist. Nein, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ich rechne nur gerade, ich hatte 30 Euro fürs Berlin-Ticket bezahlt. Die Unterstützung fällt ja jetzt weg. Das heißt, also, wir haben mit 70 Euro weiter. 63 Euro kostet das. 63, okay, sind 4 Euro mehr. Ist nur doppelt so teuer. Ja. Also gut, geht doch. Genau. Und für Berlin-Brandenburg ist wichtig, die Tarifzone BC fällt weg. Was? Ja. Und da gibt es in Brandenburg natürlich einen Aufstand. Moment. Du sagst die Tarifzone BC, das sind ja zwei. Es gibt die Tarifzone B und Tarifzone C. Ja, vielleicht falsch ausgedrückt, nicht die Zone fällt weg, sondern der Tarif. Die Möglichkeit, nur für diese beiden Zonen eine Fahrkarte zu kaufen. Okay. Wer A sagt, muss auch, wer B sagt, muss auch A sagen. Ja, das ist gut, genau. Wer BC sagt, muss auch A sagen. So genau, ist es BVG meldet euch bei uns, wir machen euch die Kampagne fertig. Das wird sehr positiv dann wahrgenommen werden, wenn wir uns darum kümmern. Ja, also das ist natürlich für Brandenburger, die eigentlich nicht ins Zentrum Berlins fahren, ziemlich schlecht, gerade bei Monatskarten. Das ist für alle Brandenburger doof, die auf der anderen Straßenseite von B wohnen, in C und in B arbeiten wollen, ja. So ungefähr. Na. Und eine Meldung gab es, die mich sehr freut, weil endlich am 28. März ist es soweit, dann gibt es endlich die neue S-Bahn-Linie S15. Endlich, nach Jahren Verschiebung. Das ist quasi die Verbindung zwischen Gesundbrunn, Wedding zum Hauptbahnhof. Da kann man quasi erstmals vom Nordring mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren. Was sehr positiv ist. Warum? Ja, weil es ja keine Möglichkeit mehr gibt ab dem Fahrplanwechsel, denn die einzige Möglichkeit aktuell ist ja der FEX vom Hauptbahnhof nach Gesundbrunn, dieses obere Stück, und der fällt ja weg ab Dezember, der fährt ja nicht mehr über den nördlichen Ring. Der FEX? Ja. Flughafen Express. Richtig. Oh, ach so. Kann man weil die Dresdner Bahn ja fertig ist, der Flughafen Express fährt dann unten lang über quasi da bei dir, René, die neue Kurve zum Flughafen. Südkreuz. Und braucht dadurch natürlich deutlich weniger. Das heißt, vom Hauptbahnhof zum BR braucht man dann nur noch 20 Minuten. Das ist natürlich enorm. Puh, schlecht. Genau, ne? Ansonsten, wir hatten noch über die Weihnachtszüge gesprochen. Ausgebucht. Der S-Bahn-Weihnachtszug, der fährt erstmals übrigens seit 15 Jahren wieder, fand ich auch sehr interessant, der ist ausverkauft. Und bei der U-Bahn gibt es diesmal keinen Weihnachtszug. Das ist eigentlich, der heißt nicht Weihnachtszug, ist ein Winterzug eigentlich, der so für Kinder gemacht ist, wo Kita-Gruppen irgendwie mitfahren können. Den gibt es dieses Jahr nicht bei der BVG. Okay. Stefan, kümmerst du dich für nächstes Jahr bitte wieder drum, ne? Weil ich glaube, dass das wichtig ist, ja. Ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Ich tue, was ich kann. Genau. Na? Stellst dich an so eine Säule, drückst den roten Knopf oder den gelben, ich weiß gar nicht, welcher es ist. Und dann sagst du, Jungs, mit dem Weihnachtszug. So geht das nicht. Da müssen wir nochmal ran. Absolut. Na? Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch ein spannendes Thema, womit wir unsere Hörer unterhalten können? Nee, ich komponiere ja im Kopf gerade Pausenmusik. Genau. Aber heute ist keine Pause mehr, René. Ah ja, okay. Die Zeit ist eh schon viel zu fortgeschritten. Ah, okay. Das heißt, du willst zum nächsten Programmpunkt übergehen. Zum letzten Programmpunkt. Ja. Ich habe heute ein Witzbuch von 1996. Es heißt 1000 Sachen zum Lachen. Nach der Aufmachung, also dem Klappenbild, sieht das aus wie ein Buch für Kinder. Ich glaube nicht. Wir gucken mal. Wir hören mal rein. Genau. Wie kommst du drauf? Ja, weil man muss dazu sagen, das Fips Asmussen Buch ist ja noch in meinem Büro, wo wir heute eigentlich aufnehmen wollten, aber es hat nicht geklappt, weil ich heute im Homeoffice war. Aufgrund einer kleinen Augenverletzung. Und deswegen habe ich heute auch Augenwitze. Oh, Augenverletzung? Also, du sagtest was, sowas wie, in der Kamera, Augenentzündung hast du gesagt, aber Augenverletzung klingt ein bisschen. Augenentzündung, ja. Ja, also was jetzt, Verletzung oder nicht? Es ist eine Entzündung, passt mehr. Ich sah aus wie nach einem Boxkampf, würde ich mal sagen. Aber es fühlt sich an wie eine Verletzung. Ja, ich bin. Das heißt, der Bedauerungsgrad, den du jetzt erwartest, der ist natürlich mehr verletzungshoch. Kann ich von euch mal auf drei ein Ohr haben, bitte? 1, 2, 3. Oh. Okay, kommen wir zum Witz. Stefan, du hast eine Augenverletzung. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Marc fängt an mit dem Witzbattle. Los geht's. Sie, ich bin scharf auf dich, komm, flüster mir was Schmutziges ins Ohr. Er, Küche. Gut, dann bin ich froh, dass ich heute für die anständigen Witze zuständig bin. Mhm. Ich verlese einen Witz aus der Kategorie So ein Unsinn. Ich habe ihn selber noch nie gehört. Er ist ungefähr 2 Seiten lang. Man lausche. Herr Knolle ist auf der Autobahn unterwegs. Da sieht er im Rückspiegel plötzlich ein kleines, gefiedertes Ding herankommen. Herr Knolle tritt aufs Gas, doch das kleine, gefiederte Ding lässt sich nicht abschütteln und kommt immer näher. So schnell Herr Knolle auch fährt, das kleine gefiederte Ding überholt ihn und biegt bei der nächsten Ausfahrt ab. Herr Knolle fährt hinterher, das kleine gefiederte Ding springt über die Leitplanke, hüpft über die Hecke und ist verschwunden. Herr Knolle fährt rechts ran, läuft dem rätselhaften Wesen nach. Da kommt er an einem Bauernhof vorbei. Er klopft und ruft: Haben Sie dieses kleine gefiederte Ding gesehen, das durch die Gegend rast? Klar, sagt der Bauer, das ist eins unserer dreibeinigen Hühner. Was? Sagt Herr Knolle. Sie haben dreibeinige Hühner? Klar, das ist praktisch. Ein Schenkel für mich, einer für meine Frau und einen für meinen Sohn. Da gibt's keinen Streit mehr. So etwas, sagt Herr Knolle. Und wie schmeckt so ein dreibeiniges Huhn? Keine Ahnung, sagt der Bauer. Wir haben ja noch keins erwischt. Kennt ihr das? Wenn es etwas länger dauert, bis die Pointe kommt. Ja. Gut. Absolut, absolut. Peter kommt zum Augenarzt. Sie müssen mir helfen. Mein rechtes Auge zwinkert. Der Augenarzt schaut sich das Auge an und sagt: Ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Nicht schlimm? Also immer, wenn ich in die Apotheke gehe und ein Päckchen Aspirin verlange, da bekomme ich immer Kondome. Zwinker, zwinker. Zwinky Zwonky, glaube ich, heißt das, der Fachbegriff dafür. Ja. In Ordnung. Warte mal, wie war das mit den Kondomen? Ich hätte gern, als ich neulich in der Apotheke war und sagte, ich hätte gern 50 Kondome, standen hinter mir 2 Mädels und haben mir gekichert, als sie das gehört haben. Und da habe ich gesagt zum Apotheker: 52. Entschuldigung, den fand ich besser. Ja. Ich glaube, ich bin dran, genau. Da sitzt ein Mann auf der geöffneten Schranke, ganz oben. Da kommt ein Tourist vorbei und sagt: Was machen Sie denn da? Ich messe die Schranke. Aber das können Sie doch besser, wenn die Schranke unten ist. Was für ein Quatsch. Ich brauche die Höhe, nicht die Breite. Gut, ich verlese einen Witz aus der Kategorie So ein Pech. Der kleine Junge steht am Straßenrand und weint bitterlich. Kommt eine ältere Dame, fragt ihn mitfühlend: Na, kleiner Mann, was denn passiert? Warum heulst du? Mitfühlend, ne? Warum heulst du? Weil ich Geburtstag habe, schluchzt der Junge los. Und da gibt's eine Geburtstagsparty zu Hause mit allen Freunden. Und ich krieg ein Fahrrad und Kuchen gibt's. Und dann kommt ein Zauberer und ich kriege einen Computer. Der Junge kommt vom Schluchzen nicht mehr, kann vor Schluchzen nicht mehr weitersprechen. Aber das hört sich doch alles wunderbar an, sagt die Dame. Warum weinst du da? Weil ich mich verlaufen habe und ich nach Hause finde. Deswegen. Versteht er? Ja. Der Junge ist traurig. So langsam. Ja. Langsam verstehe ich. So langsam kommt die Erkenntnis. Also, tausend Sachen zum Lachen, jetzt muss ich dazu sagen, das war jetzt die tausendeinste Sache. Na gut. Er sagt entschuldigend, Liebling, sei bitte nicht mehr böse, dass ich gestern betrunken war und mit einem blauen Auge nach Hause gekommen bin. Ja, ist ja schon gut. Übrigens, hattest du noch kein blaues Auge, als du nach Hause gekommen bist? Das habe ich mir doch so gedacht. Ja. Hier kommt mein finaler Witz. Da fragt der Tourist, entschuldigen Sie, wissen Sie, wie ich von hier da nach Emden komme, in die nächstgrößere Ortschaft? Darauf der Landwirt, nö, weiß ich nicht. Der Tourist bedankt sich, fährt weiter. Im Rückspiegel sieht er, wie der Landwirt auf einmal mit der Mistgabel winkt. Er fährt zurück, geht wieder zum Landwirt und da sagt er, das hier ist mein Nachbar, der kennt den Weg übrigens auch nicht. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ich nicht. Ich fand das am Ende lustig. Mich hat überrascht. Okay. Okay. Ich bin dran. Nee. Bist du? Ich bin noch dran, Stefan. Bist, ja. Ich habe gerade gesagt. Hey, du hast aber gerade Luft geholt. Lass das, Stefan. Ich verlese einen Witz aus der Kategorie Der Onkel Doktor. Der alte Max hat schon viele Jahre in der Irrenanstalt verbracht. Alle halten ihn für geheilt, doch der Arzt will ihn zur Sicherheit noch einmal untersuchen. Na, Marc, kommt dir bekannt vor bis hier? Pass mal auf. Also, Max, sagt der Doktor, angenommen, jemand schneidet ihm die Ohren ab, was wäre dann? Dann sehe ich nichts mehr, sagt Marc. Und alles ist finster. Enttäuscht schickt ihn der Doktor wieder zurück. Ein Jahr später die gleiche Frage und die gleiche Antwort. Marc muss in der Anstalt bleiben. Nächstes Jahr versucht es der Doktor wieder. Marc, denken Sie nach, wenn Ihnen jemand die Ohren abschneiden würde, was wäre dann? Wie oft soll ich das noch sagen, sagt Marc. Dann sehe ich nichts mehr und alles ist finster. Da verliert der Doktor schließlich die Geduld. Zum Teufel nochmal, warum soll denn bloß alles finster sein? Ist doch klar, sagt Marc, weil mir ohne Ohren der Hut über die Augen rutscht. Mhm. Könnte wirklich der ein echter Marc sein. Mhm. Mhm. Na, wenn Sie meinen. Genau. Eine etwas in die Jahre gekommene Frau steht vor dem zu Bett gehen nackt vorm Spiegel, lässt ihren Blick am Spiegelbild rauf und runter wandern und meint dann seufzend zu ihrem Mann, wenn ich das so sehe, fühle ich mich sehr alt. Meine Haut ist schrumpelig und schlapp. Meine Brüste hängen beinahe bis zur Hüfte und mein Hintern ist total dick geworden. Sie dreht sich zu ihrem Mann um und sagt, bitte sag jetzt etwas Positives über mich, damit ich mich ein wenig besser fühle. Er überlegt einen Moment und meint dann, naja, wenigstens scheint mit deinen Augen noch alles okay zu sein. Und dann habe ich mir eine Gürteltherapie abgeholt. Gürteltherapie? Ja, kennst du nicht? Nein. Klingt nach Prügel. Ja. Ja. Gürteltherapie. So letzter Zusatzwitz. Ja, bitte. Ach so, hast du keinen? Nein. Oh, Marc ist mal nicht. Hat keinen. Ich mache jetzt einen kurzen. Und zwar, eine Maus und ein Elefant spazieren über eine Brücke. Da sagt die Maus, toll, wie laut wir trampeln. Oh Mann. Bei dir braucht es nicht viel, René, oder? Ich glaube, ich muss René das Fips Asmus ein Buch wiedergeben. Ja, genau. Dringendst. Okay, letzter Witz für heute, letzter Witz. Ich habe aber noch einen. Okay, warum reiben sich Frauen morgens beim Aufwachen die Augen? Und nicht die Brüste. Weil sie keine Hoden haben. Boah. So, Schild an der Tür. Es sinkt für Sie das Niveau. Ja. Schild an der Tür vom Tierarzt. Komme gleich wieder. Platz. Okay. Der also dieses geworden. Buch werde ich noch länger behalten. Ja. 1996, da waren die Witze schon so lustig, dass sie heute noch funktionieren. Ja. Und Stefan rechnet uns aus, wie viele Jahre das jetzt her ist. 1996? Na, das ist 29 Jahre her. Krass, so alt sind wir schon. Kopfrechnen ist meine Stärke. Gut, meine Stärke ist, Sprüche zum Abschluss zu bringen. Und mein heutiger Spruch ist von einem American Football Kicker, also einer, der Bälle schießt. Und der sagte mal, eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, wenn du Tore, also Field Goals, früh im Spiel verwandelst, dann brauchst du es nicht zum Ende des Spiels machen. Mhm. Also das ist die im Prinzip, was heute ganz besonders verschiebe, nicht auf morgen. Ja. Und Marc, ich kenne den anders. Da noch einen drauf? Ja, natürlich. Also erstmal heißt das nicht, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, sondern das heißt, wem du es heute kannst besorgen, den vertröste nicht auf morgen. Das zum einen. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe auf übermorgen. Ja, zwei Tage frei. Okay. Also, Stefan, du siehst immer alles so positiv. Ja. Ich habe eine Weisheit gefunden von, ich sage später, von wem sie ist. Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie. Das hat gesagt Wilhelm Busch. Ah. Und wenn euch das noch nicht zu Genüge war, dann hätte ich noch einen anderen. Aber René auch guckt raus. So. Auch so, raus, ja, auch, ja, ich, ja, bin, ja. Derjenige, der etwas zerbricht, um herauszufinden, was es ist, hat den Pfad der Weisheit verlassen. Das Zitat ist von J.R.R. Tolkien, der Autor von Der Herr der Ringe. Sehr schön. So, René guckt so angespannt, er will noch etwas zum Schluss. Will noch toppen? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, warte. Ja, ich hab. Ich hab auch noch einen. Du musst nicht gewinnen, du darfst bloß nicht verlieren. Oh. In dem Sinne. Ja, das war's von uns. Damit beschließen wir die Folge. Ja, wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Und drückt mal die Daumen, dass das mit den Spuren diesmal alles klappt. So technisch etc. pp. Natürlich, das wird klappen. Alles klar. Wie sage ich zum Schluss immer? Noch eine schöne Restwoche. Ja, und eine schöne Adventszeit. Dann bis dahin. Tschöp. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ist es so genehm, mein Herr? Ja, wunderbar. Mein Herr. Er wusste es nicht. Okay, ich erinnere mich. Er hat wieder nicht aufgepasst. Es ist doch wie immer. Also erste Regel für heute Abend ist, lasst euch nicht von mir ärgern. Oh oh. Ui, was trinkt denn der Marc da Leckeres? Das sieht dickflüssig aus. Das ist ein Smoothie. Kuhpisse. Ja, naja. Das ist ein Orangensaft mit Furchtfleisch. Nicht zu verwechseln mit Fruchtfleisch. Wollen wir loslegen? Ich wüsste nicht, wer dagegen sprechen sollte. Na, der René, weil er jetzt seine Technik nochmal doppelt checkt, ob die auch aufnimmt. Nee, du bist, Stefan, du hast mich lesen gelernt, aber ich war jetzt eigentlich ganz entspannt. Ich gucke sicherheitshalber nochmal. René hat natürlich auch die Folgennummer in die Uhr geschrieben, damit gar nichts mehr schiefgehen kann. Es fehlt nur noch das Datum. Das habe ich im Kopf, warte mal. Notieren kommt ja von Not, ne? Also. Ja. Oder ja. Tier. Oder von Schlau. Tier drin. Genau. Oh, gerade so geschafft. So, und schon ist die Verbindung abgebrochen. Wir berichten heute aus Flagranti. Ja, lassen Sie sich mal nicht erwischen. Ja. Das ist witzig. Wo sind Sie? In Flagranti. Wo liegt doch mal dieses Flagranti? Na, das da direkt da nebenan da in Sicht. Was? Na, ich habe gelesen, schönes Wetter in Sicht, also bin ich dahin. Ja, ich fand's super. Na, Gott sei Dank. Wer es nicht versteht, gehört eh nicht zu unserer Zielgruppe. So musst du es sehen. Der soll die Folge löschen einfach. Löschen Sie die Folge, damit wir es nicht müssen. Au ja. Sie klicken eher, als dass sie uns was schreibten. Genau. Wir machen, bitte klicken Sie hier. Und nur eine Schallfläche. Genau. Ja. Genau. Wenn Sie die nächste Folge, wenn wir die nächste Folge auch produzieren sollen, klicken Sie bitte hier. Nee. Bei oder weniger als 100 Klicks wird die Folge nicht erscheinen. Nee, oder drunter im Button Stopp. Hier nicht klicken oder so. Oder Stopp. Genau. Play und Stopp. Hat Ihnen die Folge gefallen? Ja, nein, halt die Fresse. Genau. Ja, das wäre doch was. Genau. Du kannst nur gewinnen, wenn dein Mut zu siegen größer ist als deine Angst zu verlieren. Apropos, wir werden jetzt einfach mal schön unsere Aufnahmen stoppen. Jawohl. So.